besten Musik. Radio Regenbogen. Mach du jetzt bloß keine Hektik. Yeah. Setz dich in dein Sofa rein. Hast du Bock auf geile Musik? Yeah. Dann schalt dein Radio endlich ein. Na, na, na, na. Hallo Nachtschwärmer! Alles anschnallen! Wir heben ab ins Turbo mega starke Wochenende. Are you ready? Auf geht's hier! Willkommen in der dritten Dimension. Beamen Sie sich mit nach Wirbelwind, dance-aktive Substanzen, konzentrierte Hitkraft von Charlie 2000. Maxi Dance Sensation, alles Trends in Town. Yo, everybody, this is Fark! Bist du fertig? Hast du die Griffe bereit? 1, 2, 3! Overkill. Weinery Feinery, das ist schon der erste Knüller heute Abend. Hallo Nachtschwärmer, hier geht's wieder ins Wochenende. Wir haben Gewinnspiele ohne Ende. Neue Songs. Und mächtig viel Spaß. Jetzt kommt immer das übliche Nachtschwärmer. Hallo Erl, grüß dich. Oh, jetzt weiß ich's. Du musst ein Verwandter meiner Frau sein. Aber nicht über 100 Ecken. Von denen habe ich bisher noch keinen aufrecht laufen sehen. Danke. Auf jeden Fall, Erl, reiß dich heute ein bisschen zusammen. Ich will nicht bei dir sein, ich will Spaß haben. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. For my own part, I have never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it. Das ist also die ganz neue Robotniko. Aber schon lange nichts mehr gehört von dem, ha? Nachtschwimmer. Wir haben 22.14 Uhr. Ein kleiner Geheimtipp. Disco-Dip. Pinball, Can't Fusion. 22 Uhr 22. Hallo Nachtschwärmer. Hey, jetzt werden wir langsam komplett hier. Hallo Leute. Hi, Kelly Blondie, grüß dich. Na, Blondie-Schatz, wie geht's uns heute? Gut, ich bin natürlich sehr intelligent, aber ich möchte die Erklärung abgeben, dass Verstand und ordentliche Titten Hand in Hand gehen sollten, um uns alle voller Zuversicht ins 19. Jahrhundert zu führen. Das ist unsere Kelly. Das ist meine Tochter Kelly. Ja, das mal. Und damit hast du dich schon wieder ins Ausgeschossen, Herr. Mit dieser Tochter, Bundy! B-U-N-D-Y, L. Bundy. Gewinner der Stadtmeisterschaft 66, 4 Touchdowns. Oh. Und ich spreche nicht von einem Jahr. Vergiss es, Herr. Thank you. Eternity of Love, DJ Sammy und seine Luna. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, ihr seid vollkommen richtig. Hier geht's ins Wochenende. And right on, baby. Wow. Charlotte wird Hausmobil unterwegs und zwar am Samstag, den 6. März, Dettingen in der Schillerhalle Dettingen. This is the Mobile. Die 2 nach 3. Die Feierabendshow bei Radio Regenbogen. Von Montag bis Freitag immer von 15 bis 18 Uhr. Hier zählt Ihre Meinung und hier können Sie Ihrem Ärger Luft machen. Abgemotzt. Hier hören Sie die aktuellen Themen des Tages. Hier gibt's was zu lachen und hier gibt's was zu gewinnen. Oh yeah! Die 2 nach 3. Die Feierabendshow bei Radio Regenbogen. Immer von 15 bis 18 Uhr. Also alle mal herhören. Es ist sehr ernst. Ladies and Gentlemen, wir haben ernste Probleme. Einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Willkommen, liebe Freunde, euer Albtraum beginnt. Das ist ein ganz neuer Song von Murphy Brown, You Are The One. Und das hat eine ganz besondere Bewandtnis jetzt, Nachtschwärmer, weil ich jetzt hier 5 CDs von Murphy Brown, Proto X CDs, gemixt von Murphy Brown und Overdub, hier verlose. Die ersten 5, die ihn anrufen, bekommen die. Freunde der exzellenten, spitzenmäßigen House Music. Let there be house, and house music was born. 0128 8000. Nachschauen, die ganz neue, die es jetzt zu verlosen gibt. Nicht, dass ihr meint, das ist eine olle Kamelle. Ganz neu, das sind die neuesten Songs drauf und alle durchweg von hinten bis vorne gemixt. Ihr legt sie ein und lasst sie durchlaufen. Normal müsste ja nicht jeder DJ haben, ne? You and DJ again. Autobahn, 23 Uhr und 10 genau. Hallo Nachtschwärmer. Ihr wisst ja, mein Sorgenkind, der Schuhverkäufer, ja. Und Kelly. Ich komme mir einfach an Kelly nicht ran. Ich kann machen, was ich will. Ich kann machen und tun, was ich will. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Am besten wir unterhalten uns über deinen Beruf. Oh ja, genau, das ist es. Klar, vorausgesetzt, Frauenschuhe zu verkaufen macht Spaß. Wenn du erstmal die Geheimnisse, die Mythen, den Glamour kennst, unterscheidet es sich nicht mehr von jedem anderen unterbezahlten schleichenden Tod. Ach komm, du machst es schon so lang. Aber du hast immer Verbesserungsvorschläge, wie du mehr Umsatz machen könntest. Was hast du gesagt, ja? Schuhhaus McBurger. Ach, vergiss es doch. Es ist eine Kombination aus Schuhladen und Burgerbude. Ach komm. Während ihr esst, probiert ihr Schuhe an. Übrigens, habe ich gesagt, dass die Burger, die man dort kauft, die Form von Schuhen haben? Vergiss es, Al. Hol dir eine Banane, Al. Wir beerdigen den guten Geschmack. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Voll cool. Party! Dann klappt's auch mit dem Nachbarn. We'll be right back. Alle CDs schon weg, Nachtschwärmer. 23.14 Uhr. Die doofe Witze-Ecke. Nachschau mal, woran erkennt man, dass eine Blondine am Computer gespielt hat? Ich erkenne es auf den ersten Blick. Und zwar am Lippenstift, an den Joysticks. You infiltrate my inner soul. You're inside, deeper than deep, stronger and tied up in me. Noch einer? When I sleep, das habe ich ja bei Kelly getestet. Wie beschäftigt man eine Blondine für mehrere Stunden? Auf beide Seiten eines Papiers darauf schreiben, bitte umdrehen. Das ist wieder zu hart. Ne? Ich hatte ja aufgerufen, eure Produktion mir zuzuschicken. Da ist eine vom Bernd Kiefer aus Schramberg im Schwarzwald. Bye. Das ist ein spitzenmäßiger Remix von Snap. Und wer auch selber Produktionen hat, schickt sie an mich. Radio Regenbogen, Charlie 2000, 68167 Mannheim. Nachtschwärmer Spezial. Du Regenbogen. Ja, ja, was? Wow! Seid ihr bereit, Nachtschwimmer? Ich stehe hier und singe von neuen Knabbereien aus meiner Mixmaschine, so knackig und so fein. Komm, mach du! Come into my club, my club, my love, my love, my love. 2000. She was the meal. Hause. Und hier sind wir noch unser Gewinnspiel, Lach Schwimmer. Ein verdammt gutes Programm. Powerplay. Kalle, kalle, gutta, gutta, gutta, eo, eo. Kalle, kalle, gutta, gutta, gutta, eo. Jetzt müssen wir auch langsam fünf zusammen haben, Nachschwimmer, oder? Was meint ihr? Celebrate. Wow! Au, was war denn das? Das hört sich ja wahnsinnig an. Unser absoluter Megaknüller. You infiltrate my inner soul. You're inside, deeper than deep. Stronger and tired up in me. Even when I sleep, I'm free as a bird. No more commands, no more voices I've heard. No more spiritual shackles. Awareness of my conscience. Think rational. My feelings for you are eternal. I can't stop. I can't stop. Ja, John B. Norman, I can't stop. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Jetzt geht's los und du bist mittendrin. Voll die Party. Das ist ein Ding. Mega starke Unterhaltung bei voller Action-Temperatur. Party total. Ja, volle cool. Ja, und jetzt kommt gleich unser Gewinnspiel. Dann noch viel Spaß, Leute. Licht aus. Haha. Spot an. Spot an. Cool. Cool. Cool. You are being taken under our power to your destiny. Jetzt geht es richtig los. Weil ich jetzt tanzen kann. Pass mal auf. Hey, leg los. Komm, ich sag es dir, Kleine. Leg los. Oh yeah, das geht in die Beine. Leg los. Und jetzt ein kleines bisschen Schau. Leg los. Leg los, hier. Yeah. Pass mal auf. Klar, Charlie. Charlie, danke schön, Charlie. Thank you.

19. Und hier geht's ins Wochenende, Nachtschwärmer. Guten Tag, meine Damen und Herren. Grüezi miteinander. Oh. Grüezi. Radio. Und grüße hier an alle, die am Sonntag zur Radio Regenbogen Gipfelparty gehen. Die absolut coole Party. Der absolute Wahnsinn. Hey! Bei Red Radio. Jetzt geht die Party erst richtig los. Uno, dos, tres, cuatro. Hier ist es, the number one of Dance Charts. Meine Damen und Herren, hier ist sie. Die absolute Nummer 1. Much more music now. Yeah! What I want everyone to do is count down. 5, 4, 3, 2, 1. The number one.

Unser nächstes Gewinnspiel ist in Vorbereitung nach Schwimmer. Und mein Freund Al, habe ich gerade noch dran hindern können, die nächste Sixpack-Packung aufzureißen. Al, reiß dich zusammen. Al Bundy. Ja. Al Bundy, Al Bundy. Tapfer, entschlossen und mutig. Lang lebe sein Ruhm, lang lebe sein Glück. Lang soll man sich seine Geschichte erzählen. Ja, seine Geschichte, vor allem beim Schuhverkaufen, ha? Das wäre gar kein übler Job, wenn diese lästige Kundschaft nicht wäre. Ja. Anrufer hat eine Chance. Dann nix wie ran an unser Gewinnspiel. Nachschwimmer, jetzt muss ich euch fordern hier. Al, mach Gas hier. Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Frag dich lieber fest, jetzt geht die Post ab. Da waren jetzt echt die absoluten Knaller von vor über 10 Jahren drin. Die waren damals fast alle mal Nummer 1. Und ich habe jetzt den Ronny in der Leitung aus Bietigheim, Kreis Rastatt. Ja, ist richtig. Lass hören. Ja, also Bronzegebiet. Frankie Goes to Hollywood, Talk Talk, Depeche Mode, Fun Fun mit Happy Station, Blue Monday, Cool in the Gang und Europe. Ein absoluter Spezialist. Ronny, bleibt dran. Super. Spitze. Ein Gewinner! So, ganz neu und der Name hat noch gefehlt, DJ Manta. ganz neu DJ Manta. Oh, das erinnert mich an die Manta-Zeit. El, haben wir uns schon gekannt während der Manta-Zeit, ha? Und da hattest du noch keinen Computer, oder? Computer zerstören das ganze Land. Computer und Frauen. Die sind sehr vergleichbar, Al, weil du bei allen beiden nicht weißt, wie man sie anmacht. Richtig. Ich bin an beiden nicht interessiert. So, Al, wir zwei werden uns jetzt verabschieden. Das war's dann. Ins Wochenende mit Charlie 2000 und Al. Ich erkläre Charlie 2000 offiziell zum Bandi. Ehrlich? Ich den Vereinigten Bandi ruf. Wow. Bandi! Mit ein bisschen Protect Your Mind, Braveheart. Sag Charlie, tschüss. Gibt's Power, dass es kracht.